Good morning, my incredible friends. Guten Morgen, meine unglaublichen Freunden. So, we talked about the key to the greater rest, which is the Holy Spirit. Also wir haben über den Schlüssel geredet für größere Taten und das ist der Heilige Geist. Now, what does it mean the Holy Spirit is the key? Also was bedeutet das, dass der Heilige Geist der Schlüssel ist? Watch this context. Schau diesen Kontext an. The Holy Spirit is not enough that he's in you. That's not going to give you greater works. Also es ist nicht genug, dass der Heilige Geist in dir ist. Das wird nicht ausreichen, dass du größere Taten tun kannst. In you, that is regeneration, that's salvation. Weil in dir, das ist die Erneuerung, das ist die Errettung. But the baptism is not enough either. Aber die Taufe ist auch nicht genug. On you. Weil das ist auf dir, mit dir. All over you. Rund um dich herum. You go into the water, so you go in the Holy Spirit. Wie du in das Wasser gehst, so gehst du in den Heiligen Geist. The key is both together. Aber der Schlüssel ist beides zusammen. Let's look at the context and let's look two verses before Jesus said this word. Also lasst uns den Kontext anschauen und zwei Verse bevor Jesus diese Worte sagt. Do you not believe that I'm in the Father and the Father in me? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Schau. Jesus was in the Father, but the Father also was in him. Jesus war im Vater, aber der Vater war auch in ihm. That's just like what he said about the Holy Spirit. Und das ist genau das, was er über den Heiligen Geist gesagt hat. In you, but you were in him. Er ist in dir, aber du bist auch in ihm. Remember. Erinnere dich. Baptism, you are in him. Regeneration, he is in you. Taufe, du bist in ihm. Erneuerung, er ist in dir. Look at the context. Schau diesen Kontext an. Jesus says, I'm in the Father, but hang on. No, the Father is in me. Jesus sagt, ich bin im Vater, aber wart, er ist auch in mir. How does this work practically so that you can apply? Und wie kann man das praktisch anwenden? Look at this. Schau da. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. But the Father who dwells in me does the work. Denn der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. So the key is really simple. Also der Schlüssel ist ganz einfach. It was the Father working through Jesus. Es war der Vater, der durch Jesus wirkte und arbeitete. Aber Jesus war so dem Vater hingegeben, dass er nur die Worte vom Vater sprach. If you can learn to live with the Holy Spirit like this, wenn du es lernst, so mit dem Heiligen Geist zu leben, that you let him work through you, dass du zulässt, dass durch dich gewirkt wird, and you work through you, also dass der in dir ist, durch dich arbeitet, in him, so you are so surrendered, you only speak the works. The words that he wants to speak. Aber du in ihm bist und so hingegeben, dass du nur die Worte sprichst, die er spricht. So now you are not interested in speaking your own words, you're only interested in speaking what you hear the Holy Spirit say. Dann bist du nicht mehr daran interessiert, deine eigenen Worte zu sagen, sondern daran interessiert, was der Heilige Geist sagt. But suddenly you're not interested anymore to doing signs, wonders and miracles. Und dann interessiert es dich auf einmal nicht mehr, Zeichen, Wunder und große Taten zu tun. Aber du bist viel mehr daran interessiert, dass der Heilige Geist sie durch dich bewirkt. Und auf einmal weiß niemand mehr, wo du anfängst und aufhörst und wo er anfängt und aufhört. It's beautiful, what I call Holy Spirit sandwich. Und das ist das Wunderschöne, wie ich es nenne, das Sandwich vom Heiligen Geist. He's outside and you are in the middle. Er ist auf dir, er ist in dir und du bist in der Mitte. It's like this. Es ist wie ein Sandwich. Slice of bread on the outside, slice of bread on the inside, and in the middle is the meat and the cheese. Außen hat es ein Stück Brot und innen hat es Käse und Fleisch. So you are the meat and the cheese. Also du bist das Fleisch und der Käse. People don't see the meat and the cheese, they see the whole sandwich. Und die Leute sehen nicht einfach das Fleisch und den Käse, sondern das ganze Sandwich. They take the sandwich and they don't say. Sie nehmen das Sandwich und sie sagen nicht. The bread is good. Das Brot ist lecker. But I don't like the meat. Aber ich mag das Fleisch nicht. They don't say. Und sie sagen auch nicht. The meat and cheese is good, but I don't like the bread. Das Fleisch und der Käse ist lecker, aber ich mag das Brot nicht. They bite in the sandwich, they either said, I love the sandwich, or they said, I don't like it. Wenn sie in das Sandwich beißen, dann sagen sie, ich mag das Sandwich oder ich mag es nicht. It's one sandwich. Weil es ein Sandwich ist. Here's the key. Und da ist der Schlüssel. You and the Holy Spirit need to become so one because you were so radically surrendered to him. Du und der Heilige Geist müssen so eins werden, weil du ihm so radikal hingegeben bist. That's when you will experience what Jesus said in John 14:12. Und dann wirst du erleben, was Jesus im Johannes 14:12 sagt. Greater works than Jesus did. Größere Werke tun, als Jesus macht. Okay, lass uns das tun. Here we end our series about the Holy Spirit. Hier beenden wir unsere Serie über den Heiligen Geist. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, sie hat dir gefallen.